Oh Mann, Alter, was hast du für einen Beatgeschmack? Das geht aber nicht klar, ey. Aber ich hab überhaupt keinen Bock, was drüber zu stylen. Mann, Mann, Mann. Nicht auszuhalten, ey. Ich geb dir kein Surrender-Zeichen, sondern eine Endanweitung. Deine Rap-Skills halten sich im Rahmen, so wie Fensterscheiben. Und du willst ein Gangster sein, zumindest Drogendealer. Doch selbst jede Schore-Biatsch macht dich schon im Forum nieder. Wie du selber ja des Öfteren erwähnst in deiner Runde. Jeder sagt, ich kill dich, deine einzigen Fans sind deine Hunde. Du hast Ähnlichkeit mit Hunden und kriegst meine Faust in Boxsack. Ich hab keine Schraube locker, sondern einen Baum als Kopfmann. Du bist eins von tausend Opfern, ich erzeuge Massengräber. Ich bin in der Schule nicht die Bombe, du der Klassenstreber. Und dein Klassenlehrer schätzt deine mündliche Mitarbeit. Er verwöhnt dich mit Pint und schreit, Nigger, bück dich. Dein Pflicht muss sein, ich zerdrück dich wie Pizzateig. Du sprichst von Rohrkrepieren, denn dein Rohr krepiert, wenn ich es torpediere mit ner Bohrmaschine. Und hey, eins hab ich nicht so gecheckt. Wieso zum Henker machst du mittendrin nen Mikrofoncheck? Wie du denkst, mein Cock sieht man nicht mal durch Einsatz einer Lupe. Doch wenn ich durch die City geh, hält man ihn für meinen Bruder. Und von seinem Fleisch könnte man ganz Nigeria ernähren. Schon wenn ich mit halber Kraft battle, beißt Merlin ins Gras wie Pferde. Auf jeden Fall cooles Battle gewesen, danke an Merlin. Und Grüße gehen raus an LP Fresh Wien.